Was bist du? Wie lebst du? Warum kommst du vor? Der Moment, allein, aber doch in Zweisamkeit. Nenn es Tagtraum, Hallus, Regung, Delir. Es ist egal, denn nicht mal mein ewiges Lächeln neben dir verrät, dass ich das Leben, das in deiner Steppe defiliert. Was bist du? Wie lebst du? Warum kommst du vor? Fast windstill, aber trotzdem lasse ich dich nicht in Ruhe. Bin die Definition von Armut, nicht zu erkennen, dass du Anspruch fühlst, bevor sich wegen dir auch nur ein Hauch bewegt. Was bist du? Wie lebst du? Warum kommst du vor? Ich stelle dir Fragen, die du nicht beantworten kannst, weil im Turm, unten die Stadt, trinkt herauf, was die Spezies schafft. Und nicht da, wo du dich in Wünschen ertränkst, Anspruch fühlst, bevor sich wegen dir auch nur ein Hauch bewegt. Was bist du? Wie lebst du? Warum kommst du vor? Die Definition von Armut ist, nicht zu erkennen, dass du Anspruch fühlst, bevor es dich in Wünschen ertränkt. Was bist du? Wie lebst du? Warum kommst du vor? Die Definition von Armut ist, nicht zu erkennen, dass du Anspruch fühlst, bevor es dich in Wünschen ertränkt. Was bist du? Wie lebst du? Warum kommst du vor? Irgendwann im Turm, am Horizont die Stadt. Dein Gebiss versinkt im Reinigungswasser. Exkremente werden vom Körper gewaschen. Der Moment, allein, aber doch in Zweisamkeit. Nenn es Tagtraum, Hallus, Regung, Delir. Es ist egal, denn nicht mal mein ewiges Lächeln neben dir verrät, dass ich das Leben, das in deiner Steppe defiliert. Was bist du? Wie lebst du? Warum kommst du vor?